Das FFH-Nachrichten-Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Weiter Probleme mit Wasserstoffzügen im Taunus. Explosion in Köln, Fahndung nach Mann. Das Wetter bewölkt und nass. Das Wichtigste. Jetzt um 5 vor 6. Ich bin Linda Hadiko. Guten Abend. Die Pannenserie bei den Wasserstoffzügen in Taunus geht weiter. Ab Mittwoch gilt ein Notfahrplan, weil nicht genügend funktionierende Züge zur Verfügung stehen, wie Hersteller Alstom mitteilt. FFH-Reporter Yannick Schick. Ja, nicht nur Pendler haben die Nase voll, auch der RMV wettert. Alstom habe es bis heute nicht geschafft, die Wasserstoffzüge dauerhaft zuverlässig auf die Schiene zu bringen. Das sei mehr als enttäuschend. Erst gab es lange Lieferengpässe, jetzt sagt der Hersteller, es fehle an Ersatzteilen und einzelne Brennstoffzellen funktionieren wohl nicht. Der Notfahrplan sieht unter anderem vor, dass zwischen Brandoberndorf und Grävenwiesbach fast über den ganzen Tag nur Busse fahren. Yannick Schick, Bad Homburg. Provokanter Beitrag von Tech-Unternehmer Elon Musk bei der Plattform X. Nach dem mutmaßlich versuchten Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schrieb der Trump-Anhänger: und es versucht noch nicht mal jemand, Biden oder Kamala zu ermorden. Kurze Zeit später war der Post aber wieder gelöscht. FFH-Reporterin Tina Eck. Elon Musk meint, man habe ihn missverstanden, aber in Attacken, dunklen Andeutungen und hasserfüllten Posts stehen sich die beiden machtvollen Männer, Trump und Musk, in nichts nach. Kurz vor dem erneuten Attentatsversuch auf ihn hatte Trump geschrieben, er hasse Taylor Swift. All diese Stimmungsmache und das zweite vereitelte Attentat schüren Angst vor eskalierender politischer Gewalt in diesem Wahlkampf. Präsident Biden und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris warnen, in Amerika sei kein Platz für Gewalt, eine Illusion. Nach einer Explosion an einem Gebäude in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nach einem verdächtigen Mann. Er lief nach der Detonation weg, sagen die Ermittler. Bei der Explosion war am frühen Morgen ein 53-Jähriger leicht verletzt worden. An dem Gebäude wurden Türen und Fenster stark beschädigt. FFH Wirtschaft aktuell. Der Goldpreis steigt und steigt. Am Morgen stieg der Preis für eine Feinunze an der Börse in London bis auf fast 2600 US-Dollar, ein neuer Rekord. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte der Goldpreis Rekordstände erreicht. In dieser Zeit hat das Edelmetall fast 4% an Wert gewonnen. Und noch der Blick zur Frankfurter Börse. Der DAX schließt 0,35% im Minus bei 18.633 Punkten. Und wie sieht's mit Ihren Finanzen aus? Sie wissen ja, wenn's um Geld geht, sind wir für Sie da. Die Finanzexperten Ihrer Sparkassen in Hessen. Das FFH-Wetter. Ja, zum Glück bei uns nicht viel Regen, aber der Wind ist ein echtes Thema bei uns in Hessen. Er weht kräftig und macht die 12 bis 18 Grad deshalb ziemlich ungemütlich. Es bleibt bedeckt, auch in der Nacht. Es kann regnen bei 13 bis 9 Grad. Morgen auch erst bedeckt. Der Nachmittag wird sonnig und wärmer. Der FFH-Verkehrsservice mit einer Meldung für die A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Wiesbaden-Biebrich. 2 Kilometer Stau. Hier bleibt die rechte Spur nach dem Erdrutsch bis nächste Woche Freitag noch gesperrt. Gute und sichere Fahrt für euch.